Die Weltöffentlichkeit würdigt die unbesiegbare Kraft der Partei der Arbeit Koreas, die das Ideal und die Traditionen des Verbandes zur Zerschlagung des Imperialismus fortsetzt. Der Leiter der Zuzidologie-Studentengruppe Moskau von Russland betonte, dass Genosse Kim Il-sung mit dem Entschluss dazu, auf die Volksmassen gestützt, den anti-japanischen nationalen Befreiungskampf zu entfalten, am 17. Oktober 1926 den Verband zur Zerschlagung des Imperialismus, kurz VZI, gebildet hatte. Der Vorsitzende der thailändischen Zuzidologie-Studentenorganisation bezeichnete den Verband zur Zerschlagung des Imperialismus als die historische Wurzel der Partei der Arbeit Koreas. Das nigerianische nationale Kim Il-sungismus-Kim-Jong-ilismus-Studentenkomitee und das afrikanische Komitee für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit Hauptsitz in Nigeria unterstrichen in den Beiträgen auf ihren Internet-Homepages, dass die Vorkämpfer neuer Generation des VZI zum Rückgrat für die Parteigründung und das Programm vom VZI zur Grundlage des Programms der am 10. Oktober 1945 gegründeten Partei der Arbeit Koreas wurde. Der Vorsitzende der britischen Sungun Politik Studentengesellschaft und der Lehrstuhlleiter der Fakultät für Politologie an der Damaskuser Universität in Syrien hoben hervor, die Partei der Arbeit Koreas, die die großen Traditionen vom VZI standhaft fortsetze, sei unbesiegbar.